Glaub das Ganze und glaub an dich selbst. Glaub das Ganze. Denke, es gibt nur demagogische Rhetorik. Denke, dass unsere Sprache universell ist. Vergiss, dass es Grenzen gibt. Vergiss, dass sie sein sollten, respektieren sie direkt anderen. Vergiss, dass sie sein sollten, respektieren sie Geopolitik. Denken, dass Korruption durch Osmosis übertragen wird. Den Unterschied wissen, den Kind und das Wahrsinnen nicht zu kennen. Das Vorhieb zu weisen und zu besetzen und sehr nichts zu tun. Glaube an dich selbst. Denken Sie mit einer Rhetorik von Qualität, klar und prägnant. Denken Sie mit einer Sprache nach Region. Offenen Markt und Globalisierung, die nicht gleich sind. Wir müssen die Rechte anderer respektieren. Wir müssen die Geopolitik respektieren. Beabsichtigen, Korruption zu unterdrücken. Kennen Sie den Unterschied zwischen dem Kind und der Wahrsinnigen? Vergeben zu weisen und darauf zu achten, was zu tun ist. Der Kavalier.